Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland vom 17. April bis 14. Mai 2015. Ticketnummer 135710, Antrag auf finanzielle Unterstützung des Pressetreffens in Weimar. Antragsteller ist der Jan und dieser Antrag ging an alle Landesvorstände und zwar mit der Bitte, sich an den Gesamtkosten von 2300 Euro zu beteiligen. Der Landesvorstand hat beschlossen, die Veranstaltung mit 200 Euro zu unterstützen. Ticketnummer 135787, Antrag auf Beantragung eines juristischen Beraters. Dieser Antrag ist vom Paki. Geehrte Kollegen, hiermit beantrage ich beim Landesvorstand NRW im Vorfeld aller kommenden Landesparteitage einen Juristen oder rechtlichen Experten damit zu beauftragen, alle fristgerecht eingereichten Anträge jeweils einer juristischen Prüfung zu unterziehen. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 135994, Raumpflege für die Landesgeschäftsstelle. Das ist ein Antrag vom Oliver Bayer. Lieber Vorstand, ich beantrage, dass die Landesgeschäftsstelle regelmäßig, mindestens einmal im Monat, besser alle 14 Tage, professionell gereinigt wird. Dafür soll eine professionelle Raumpflegekraft beauftragt werden. Das dafür zur Verfügung stehende Budget soll 50 Euro im Monat betragen. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 134268, freies Werbemittel, Standlager und allgemeines Wahlkampfmaterialbudget, eine überarbeitete Fassung mit einer detaillierten Aufstellung, welche Dinge angeschafft werden sollen. Das ist ein VKV-Antrag aus Oberhausen mit einer Gesamtsumme von 2350 Euro und diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 136223, Beauftragung für das Bundespressetreffen. Dieser Antrag ist von Christian Gebel und er möchte gerne die Beauftragung zusammen mit Holger Burbach, um an dem Bundespressetreffen vom 24. bis 26. April teilnehmen zu können. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 136342, Mail-Admin für die NRW-Info-Mailingliste. Antragsteller ist der Ralf, lieber NRW-Vorstand. Hiermit möchte ich mich gerne als zusätzlicher Mail-Admin für die NRW-Info-Liste bewerben. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 135697, Domain Piraten-NRW. Das ist ein Antrag, der geht auf eine Anregung von Pirate Clay zurück. Der Landesvorstand möge beschließen, die Domain piraten-nrw.de bei trade.domainname.de zu erwerben. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Ticket Nummer 136460, Trauerkranz. Der Antragsteller Paki beantragt die Bereitstellung eines angemessenen Betrages für einen Trauerkranz zur Beerdigung von Harald Wiese. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 136405, VKV-Finanzantrag, Kosten für die Webseite des RBK. Ein VKV-Antrag aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Hier geht es um die Begleichung der Kosten für das Webhosting der Webseite. Insgesamt 63,88 Euro für ein Jahr. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 137136, Antrag auf einen Platz aus dem NRW-Platzkontingent für die Marina Kassel. Dieser Antrag ist von Maja. Hallo lieber Lafo, ich möchte für mich einen Platz auf der Marina Kassel aus dem NRW-Platzkontingent beantragen, weil ich zwar die Orga mit dem Volker zusammen mache, aber nicht explizit vom BUFO beauftragt bin. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 136932, Zukunftskongress Dortmund. Dieser Antrag ist vom Paki, stellvertretend für Joachim Paul und Schwarzbart. Der Landesvorstand NRW möge ein Budget von 2000 Euro für die Veranstaltung am 23. Mai in Dortmund bereitstellen und in Absprache mit Joachim und Schwarzbart entsprechend die finanziellen Dinge abklären. Des Weiteren möge die AGÖ NRW die Veranstaltung auf der Webseite und in den sozialen Medien bewerben. Es handelt sich um eine Podiumsveranstaltung am 23. Mai von 9 bis 17 Uhr im Theater im Depot in Dortmund. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 136998, Schlüssel für den Keller der Landesgeschäftsstelle für den KV Düsseldorf. Hallo lieber Vorstand, der KV Düsseldorf beantragt hiermit einen eigenen Schlüssel für den Zugang zum Keller der LGS, welcher uns zu einem Drittel als Lagerraum dient. Die Kosten trägt selbstverständlich der Kreisverband, dazu gab es auch einen Vorstandsbeschluss. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 137257, Beantragung Budget KMV 2015-1 des VKV Leverkusen. Aus dem VKV-Budget beantragt Leverkusen einen Betrag von 175 Euro für die Durchführung einer Kreismitgliederversammlung. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 137337, Unterstützung Japantag am 30.05.2015. Dieser Antrag ist vom Kreisverband Düsseldorf. Hallo lieber Vorstand, am 30.05. ist wieder Japantag in Düsseldorf. Wie jedes Jahr werden wir, also der Kreisverband, mit einem großen Infostand vertreten sein und 2500 bis 3000 Piratensäbel an den Mensch bringen. Der Kreisverband stellt sein gesamtes Material inklusive Streumittel zur Verfügung und beantragt als Unterstützung ein Budget von maximal 80 Euro für die Anschaffung von 1000 Modellierballons. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Zum Schluss fasse ich jetzt noch einmal 6 Tickets zusammen. Es wurden in den vergangenen Wochen 6 neue Mitglieder aufgenommen. Das betrifft die Tickets 135387, 136003, 136045, 135174, 136954 und 137457.